meine Mutter mich ausgeschissen hat, hatte ich schon einen ziemlich dichten Bart. Ich wurde geboren im dunklen Schwarzwald. Dort war es ziemlich langweilig. Gott. Mein Vater war ein ziemlicher Hirsch, er wollte nicht auf der Pirsch. Feminisierten, nüchternen Schützen, hoffnungsreichen, Super!